Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Aus grauer Städte Mauern. Thank you. Musik hier aus Back in the Days aus dem Jahr 2001, PFM mit dem Titel In Love und das Ganze im Garage Remix. Aus grauer Städte Mauern. Ladies and Gentlemen, mit jedem Drücken einer Taste entstehen im Laufe der mittlerweile knapp 60 Minuten völlig unterschiedliche neue musikalische Kontraste. Das darf ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Der Sender RBB, Radio Berlin-Brandenburg, hatte vor einigen Tagen eine Sendung im Abendprogramm, die mein Interesse weckte, die ich aber letztlich dann doch verpasst habe. Die 30 besten Berliner Bands, so der Titel. Auf der Seite des Senders im Netz kann man immerhin auch jetzt noch sehen, welche Bands da von einer 10-köpfigen Expertenjury gekürt worden sind. Die Ärzte auf Platz 1, Tonsteine Scherben auf 2, Tangerine Dream auf 20, Silly gemeinsam mit den einstürzenden Neubauten auf 10, Nena knapp dahinter auf Rang 12 und so weiter. Nicht aufgeführt ist eine Band, die mich während meiner Berlin-Aufenthalte in den Jahren, grob geschätzt jetzt mal, 76 bis etwa 82, unentwegt verfolgte, wenn ich durch die Stadt ging. Egal ob jetzt Kurfürstendamm oder Cottbusser Tor. Überall hingen großformatige Plakate. Zeitweilig schien es mir, als sei die ganze Stadt mit den Konterfeis dieser Musiker zutapeziert. Konzerte der nach meiner Erinnerung 5- oder 6-köpfigen Band waren, so wurde mir ein ums andere Mal erzählt, Wochen vorher ausverkauft. Nicht selten spielte die Band gleich 5 Shows am Stück im Quartier Latin, dem angesagtesten Club Berlins jener Tage. Merkwürdig nur war, dass der Gruppe außerhalb Berlins so gut wie kein Erfolg beschieden war. Ich kannte etliche Bands, die von Konzerten in Berlin frustriert zurück in den damaligen sogenannten Westen kamen und einem erklärten, es sei so gut wie niemand bei ihrer Show gewesen. Die dem Veranstalter zugeschickten Plakate zu Werbezwecken habe man zudem unter irgendeiner Theke des jeweiligen Ladens entdeckt. Unbenutzt also. Aha, keine Werbung. Wenn man das so oder so ähnlich kommentierte, musste man sich in schöner Regelmäßigkeit zusätzlich darüber belehren lassen, dass zeitgleich die Berliner Band Morgenrot gespielt hätte. Morgenrot, die schon wieder. Ohne jemals auch nur eine Note von der Band gehört zu haben, war mir irgendwann klar, ich mochte die nicht. Die Gruppe brachte nur Unheil über von mir geschätzte Leute, die es gewagt hatten, in Berlin an einem Tag aufzutreten, an dem auch Morgenrot irgendwo dort gespielt hatten. Nun sind Morgenrot, ich wiederhole mich ausdrücklich, kein Teil der erwähnten Sendung über die vermeintlich 30 besten Berliner Bands. Wenn ich sie trotzdem erwähne, Morgenrot, dann deshalb, weil ich heute erstmals in meinem Leben einen Song von ihnen gehört habe. Und um es vorwegzunehmen, ich finde diesen Song grauenhaft. Gekleidet und ganz in Leder, das sitzt wie eine zweite Haut für ihn und seine Braut. Ja, er ist ein cooler Typ, der mit keinem Ärger hat. Lässt man nur die Pfoten weg von seinem Motorrad. Jetzt besteigt er seinen Bock und hört den geilen. Thank you. Hemden auf den Sozi. Krallt die Nägel in seine zweite Haut. Aus grauer Städte Mauern. Eben gehört Morgenrot. Aus dem Jahr 1979 Johnnys Traum. Der Song befindet sich auf einer üppig gestalteten Doppel-CD mit 152-seitigem Booklet, die den Titel trägt NDW. Aus grauer Städte Mauern. Die neue deutsche Welle 1977 bis 1985 Teil 1. Teil 2 also wird noch folgen. Veröffentlicht hat dieses Werk das norddeutsche Label Bear Family, das sich seit ziemlich punktgenau 40 Jahren auf sehr rührige Weise dem Thema Wiederveröffentlichungen widmet. Musikhistorische Compilations sind das, die sich bestimmten Genres widmen. Blues, Jazz, Soul, deutscher Schlager, Country oder aber durchaus auch einzelnen Künstlern. Verdichtung von Themen also, mit denen sich natürlich Hoffnungen und Erwartungen dergestalt verknüpfen, dass diese Themen eine wie auch immer geartete Renaissance erfahren mögen. Bei dieser Compilation allerdings, aus grauer Städte Mauern, die neue deutsche Welle 1977 bis 1985 Teil 1, gibt es Ungereimtheiten. Die Berliner Band Morgenrot etwa war nach meinem Verständnis eine Deutschrockband, ohne Anbindung an Punk, New Wave oder das, was sich mit der daraus hervorgegangenen NDW verbindet. Die Münchner Gruppe Relax, ebenfalls mit einem Titel hier vertreten, war aus meiner Sicht nicht mehr als eine unfassbar seichte Mundartband aus München, die überdies viele ihrer Songs gar nicht selber schrieb, sondern vielmehr marionettenartig an den Fäden des Schlagerproduzenten und Sängers Bernie Paul hing. Aber wer bin ich, dass ich hier nach Mitternacht versuche, Haare in der Suppe einer ausgesprochen üppig geratenen Arbeit auszumachen, die zudem noch ein Radiokollege zusammengestellt hat. Burkhard Rausch. In seinen jungen Jahren übrigens Krautrock-Drummer einer von mir sehr geschätzten Band namens Agitation Free. Aus Berlin. Freilich in den eingangs erwähnten Berlin Top 30 nicht vertreten. Ebenso wenig wie zum Beispiel Ashra Temple. Eine Cosmic Rock Band jener Tage um 1970, in denen auch Agitation Free für immerhin bescheidene Furore sorgten. Thank you. Wir haben eben gehört Musik der bereits angesprochenen Band Agitation Free um den damaligen Drummer Burkhard Rausch aus dem Jahr 1973. Das Album damals war das zweite, es hieß Second. Hier im Hintergrund, auch das ist Musik aus Zurück in den Tagen, Back in the Days, Jahrtausendwende etwa, aus dem Temperstall, dem britischen Label, das Two-Step und Dubstep und vor allen Dingen den Übergang von einem zum anderen sehr stark forciert hat, Benny Hill und DJ Hatcher. Aus Gauer Städtemauern. Die neue deutsche Welle 1977 bis 85, Teil 1. Man kann einen Reiz dieser Compilation sicherlich darin sehen, dass hier fernsehbekannte Hits jener Zeit sich gewissermaßen Schlag auf Schlag abwechseln mit eher dem Underground verhafteten garstigen Statements der Marke KFC. Abwärts, erster futurologischer Kongress, um nur einige dieser Fraktionen zu nennen. Oder auch Nena, Hubert K., Markus von der anderen Seite. Dazwischen Fehlfarben, Palais Schaumburg, die Nina Hagen Band und, ups, die Spider-Murphy-Gang. Skandal im Sperrbezirk. Einer der nervtötendsten Beiträge stammt aus Österreich. Grauenhaft, die erste allgemeine Verunsicherung, deren Beitrag Barbar Banküberfall ich am Nachmittag nach, ich gestehe, versehentlichem Hören mit den Worten für mich quittierte: Ich kann diesen Scheiß einfach nicht mehr hören. Als ich das so zu mir sagte, fühlte ich mich sekundenlang zutiefst verbunden mit Rudi Völler. Der hat das nach meiner Erinnerung genau so auch mal ins Mikrofon gepustet. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Einen Teil der für diese Compilation zusammengetragenen Tracks konnte man zuletzt so auch in den Wiederholungsfolgen der ZDF-Hitparade aus eben jener Zeit, den frühen 80er Jahren, hören und eben auch sehen. Täglich zeigt der Sender ZDF Kultur nun am frühen Abend eine Folge dieser Musiksendung, die ursprünglich damals also einmal im Monat ausgestrahlt wurde. Es ist bizarr, das heute zu sehen. Klaus Lage neben Karel Gott, Trio neben Vicky Leandros und das alles in einer Dreiviertelstunde. Wer schon immer nach schlagenden Argumenten für die Auffassung gesucht hat, früher sei beileibe nicht alles besser gewesen, hier wird er fündig. Natürlich gibt es durchaus Phänomene, die bleiben nun einmal, was sie von Anfang an waren. Überragend, gleichbleibend, interessant. Trio sind solch ein Phänomen. Unkaputtbar gewissermaßen. Und auf dieser Compilation vertreten mit Halt mich Oh Gott, ich habe mir das handschriftlich aufgeschrieben. Entschuldigt bitte jetzt. Halt mich fest. Ich werde verrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Searching hard for a lady. Searching hard for some dope. Searching hard for someone to soothe my soul. See the lights getting dimmer. See the walls turning green. See the tumble and fall that you never seen. Here I am alone in my shaky room. Ain't nobody gonna see that I'm gonna die soon. Hitze und Donner, Feuer und Rauch, die den Flock aus dem Herzen und dann spürt er es auch. Inspektor, ich denke, der Albtraum ist vorbei. Nein, nein, nein, das glaube ich nicht, das kann doch nicht sein. Ich werd verrückt. Küss mich einmal alleine. Küss mich zweimal zu zweit. Leg den Hals in die Leine und dann ist es soweit. Wer soll mich halten? Die, die schon verrückt sind. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Thank you. aus grauer Städtemauern. Hier im Hintergrund läuft ein Titel aus, ich weiß, dass ich mich hier und da wiederhole, Back in the Days. Zurück in den Tagen. 1996, dieser Mann war immer gut. Wir kennen ihn unter dem Namen Clute. Auch wenn er sich damals zeitweilig Hard to Breathe nannte und unter genau diesem Namen den Titel veröffentlicht hat, den ich hier gerade spiele. Hard to Breathe, so heißt der Titel, Entschuldigung, Override, so hat sich Clute in den 90er Jahren bisweilen genannt. Aus grauer Städte Mauern. Schon einmal hat sich jemand mit einem Buch und einer dazu veröffentlichten Doppel-CD posthum mit dem Phänomen deutscher Punk und New Wave der Jahre 1977 bis 83 beschäftigt. Der Autor Jürgen Teipel. Stichwort: Verschwende deine Jugend. Seine Arbeit, veröffentlicht vor 13 Jahren, legte mehr Wert auf Stil, kam ideologisch korrekter daher, indem sie die Hitparaden Schmuddelkinder jener Zeit komplett aussparte. Bei Teipel ging es dann um Süff, Mittagspause, die einstürzenden Neubauten, Tommy Stumpf, um zumindest einige zu nennen. Aber, auch hier erwische ich mich beim nochmaligen Hören dabei, dass ich mir sage, ich kann den Scheiß aktuell echt nicht hören. Abzüglich der üblichen, leider fürchterlich wenigen Ausnahmen. Bekanntlich aber soll man ja nie, nie sagen. Befindlichkeiten ändern sich und mit ihnen Betrachtungsweisen. Inmitten all dieser dumpfbackigen Schlager, NDW-Standard-Hits und nach einrückenden, drittklassigen Disco-Titeln von Interpreten wie CC Catch etwa aus der Zigarrenstadt Bünde oder Leerstelle, Namen vergessen, tauchte da zuletzt in einer Ausgabe der alten Hitparade ein Schlager auf, an dem ich einen unfassbaren Narren gefressen habe. Ein Leben lang heißt er. Gesungen von dem mir bis dato gänzlich unbekannten Sänger und übrigens auch Texter Helmut Frey. Was mich fasziniert, ist vor allem dies. Das Lied verzichtet auf einen greifbaren Refrain. Es kommt auch sonst nicht mit irgendeinem musikalischen Holzhammer um die Ecke. Es driftet dahin, eine Art Trance, wenn man so will. Einigen Leuten, mit denen ich privat schreibe, schickte ich den Link zum Lied und fragte um ihre Meinung. Ich war neugierig. Nur einer von 4 oder 5, die ich fragte, antwortete mir. Der wunderbare Kölner Liedermacher Friedemann Weise, der mir seinerseits einen neuen Song geschickt hatte. Titel: Was sind das nur für Leute? Ein großartiger Song, wir werden ihn gleich hören. Eine bitterböse Spottarie auf den uns hier und jetzt umgebenden TV-Sumpf. Verbunden unter anderem mit der Frage: Was sind das eigentlich für Leute, die an einem Samstagabend die Publikumskulisse des ZDF-Sportstudios abgeben? Zum Helmut Frey-Song schreibt Friedemann mir: Last but not least zu deinem Schlagerjuwel. Die Story ist natürlich gut. Der DX7, fast hypnotisch, aber leider komme ich mit der Stimme nicht klar. Das ist mir doch zu Schlager. Friedemann, nun ja, du wirst in dieser Nacht damit leben müssen, dass jetzt zunächst der Helmut Frey kommt, danach dann dein neues Songjuwel, dessen Video in einem Wald bei Elsenroth, wie du schreibst, entstanden ist. Und er denkt, solange ich atmen kann. Hoffe ich, sie kommt wieder irgendwann. Jeden Brief, den sie ihm einmal schrieb, hebt er auf, nur weil er sie noch liebt. Leute, die sagen, dass sie ironisch Fernsehen gucken. Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Du guckst das nicht ironisch, du guckst das genauso wie RTL will, dass du das guckst. Man kann gar nicht ironisch Fernsehen. Apropos Fernsehen, was sind das für Leute, die im aktuellen Sportstudio im Publikum sitzen? Erwachsene in Fußballtrikots von Hoffenheim. Was ist da mit der Vorbildfunktion? Apropos Vorbildfunktion, was sind das für Leute mit Vollbart im Gesicht? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Es sind Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Was sind das für Leute, die mit ihrem Hund reden wie mit einem Kind, das sie nicht leiden können? Was sind das für Leute, die mit ihrem Kind reden wie mit einem Hund, den sie hassen? Was sind das für Leute, die bei Facebook ihre eigenen Beiträge liken? Was sind das für Leute, die bei Facebook meine Seite liken und mir dann schreiben? Ich hab gerade deine Seite geliked, es wäre schön, wenn du meine likest. Ich hab gerade deine alte gefickt, es wäre schön, wenn du meine fickst. Nicht. Es sind Menschen. Für Leute, die sagen, die kommen doch nur hierher, um ein besseres Leben zu haben. Warum denn sonst, du Idiot? Nur weil du dich mit deinem Scheißleben abgefunden hast, heißt das doch noch lange nicht, dass das alle machen müssen. Was sind das für Leute, die Drohnen steuern? Was sind das für Leute, die daneben feuern? Was sind das für Leute, die anderen den Kopf abschlagen? Was sind das für Leute, die das filmen und bei YouTube hochladen? Was sind das für Leute, die das dann bei YouTube gucken? Was sind das für Leute, die das drucken und fragen, darf man so etwas zeigen? Was sind das für Leute, die dann darüber Lieder schreiben? Es sind Menschen. Was sind das für Leute, die meine Lieder hören? Was sind das für Leute, die meine Aufnahmen stören? Aus grauer Städte Mauern. Friedemann Weise gerade gehört. Um ehrlich zu sein, über das Studiopublikum des ZDF Sportstudios hatte ich mir bisher nie sonderlich viele Gedanken gemacht. Kegelvereine aus kleinen Dörfern im Saarland, die mit einem Reisebus aus der näheren Gegend dort Busreisen, Wiegand oder so etwas in der Art angereist sind und den zu Hause gebliebenen Dorfbewohnern bei jeder sich bietenden Gelegenheit zuwinken, so hätte ich es bisher vermutet. Manche Leute sind ja der Auffassung, die Sendung brauche mal eine neue Erkennungsmelodie nach all den Jahren, den Jahrzehnten. Von dieser Seite Einspruch. Gutes sollte bleiben. Meinetwegen allerdings könnte man ruhig auch innerhalb der Sendung mal musikalisch zulegen. Mit Fußballsongs zum Beispiel, einer Art Hitparade mit 6 Kandidaten. So hätte man das Prinzip der inzwischen eingestellten ZDF-Hitparade halbwegs wiederbelebt und könnte im Gegenzug ja Berichte über Tennis etwas kürzen. Der beste deutsche Fußballsong, wo wir schon mal dabei sind, stammt aus meiner Sicht übrigens von einer Punkband, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum begeht. Die Kassierer aus Wattenscheid. Ihr an die SG Wattenscheid 09 gerichtetes Lied »Mein Verein« überstrahlt, da wollen wir doch bitte ehrlich sein, alles. Aus grauer Städte Mauern. Ursprünglich ist das übrigens der Titel eines Wanderliedes. Der Hamburger Journalist und Labelmacher, Kultfigur Alfred Hilsberg, entsann sich dieses Titels für eine mehrteilige Artikelfolge zum Thema Punk und New Wave in Deutschland, die er Ende der 70er Jahre für die damalige Musikzeitschrift Sounds schrieb. Nun also der Sampler, auf den ich noch einmal zurückkomme, der Sampler auf Bear Family aus grauer Städte Mauern, die neue deutsche Welle 1977 bis 85. Eine Doppel-CD, die fast, kann man sagen, bezeichnenderweise mit dem TV-Glotzer von Nina Hagen ihren Anfang nimmt. Ich muss da passen, muss gestehen, irgendwann, irgendwo habe ich diesen Song, auch diesen Song, offensichtlich einmal zu viel gehört. Schließen wir daher gleich mit einem Mann namens Michael Angelo, dessen erstmals 1977 veröffentlichtes Psych-Pop-Album Michael Angelo aus heutiger Sicht derart stark über den Tag hinausgewiesen hat damals, dass es nun bald erneut in die Plattenläden kommt. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Danke! Bitte! Mitten im schönen Wattenscheid Menschheit ist eine Macht. Weltfußball in schönster Pracht. Wir lieben die Farben schwarz und weiß. Auf den nächsten Sieg sind wir ganz heiß. Elfmeter, Ecke, Tor. Das Stadion tobt im Chor. Was denn Scheiß 09, du bist unser Verein. Wir brauchen dich und wir, um glücklich zu sein. Die Gründung im Jahre 1909 ist ein Anlass, sich bis heute zu freuen.